Am Anfang steht ein Konzert für vier Gitarren von Robert Delanoff auf dem Programm. Drei Sätze, Tango Sentimental, Impromptu und ein türkisches Volkslied. Das Hense-Quartett ist zu hören, das sind Peter Järmer, Hans Hofauer, Leopold Henneberger und Hartmut Tadix. Thank you. Thank you. Thank you. Das Konzert für vier Gitarren von Robert Delanoff in einer Aufnahme von 1986 mit dem Hensel-Quartett. Peter Järmer, Hans Hofauer, Leopold Henneberger und Hartmut Tadix. Weiter geht es mit Sieben Sagen von Wolfram Buchenberg. Eine Ruhrsinfonie in sieben Sätzen. Das Stollengespenst, Ermersinds Klagelied, die Fee von Burg Volmerstein, das verwünschte Schloss, die Ruhrnixe, die weißen Jungfrauen und Wodans Luftgeister auf wilder Jagd. Der Sprecher ist Werner Hahn, Florian Ludwig dirigiert das Philharmonische Orchester Hagen. Sie ist nicht eben sehr lang, gerade mal 219 Kilometer. Sie ist nicht eben sehr breit, außer sie verschafft sich Platz in einem ihrer sechs Stauseen. Sie ist auch nicht sehr tief. Und dennoch hat sie es geschafft, sich mit ihrem knappen Silbenklang einen großen Namen zu machen. Die Ruhr. Dem größten Ballungsgebiet Deutschlands wurde sie zur Marke, der größten Industrieregion Europas zum bedeutungsvollen Paten. Sie war ein vergifteter, totgesagter Fluss und spendet heute wieder Lebenssaft aus dem Wasserkran. Sie ist Wasserstraße und Erholungsgebiet, Naturregion und Kulturregion. Sie ist Ort der Geschichten, zahlloser Geschichten, junger Geschichten genauso wie jahrhundertealter Überlieferungen und Sagen. Geschichten, Überlieferungen und Sagen, die uns erzählen von der Vielfalt der Region, von der Vielfalt der Menschen, die uns erzählen vom Mythos der Ruhr. Wie die Sage von jenem Stollengespenst etwa, das im Himmelsfürster Erbstollen bei Kupferdreh sein Unwesen treibt. Weil es den Bergleuten an Lohn und Leben Unrecht tat, muss es zur Sühne seiner Schuld auf ewig in den Tiefen der Erde umherwandern. Wenn es sich rührt und sich mühsam durch den Stollen schleppt, erbebt das Gestein von seinem Stöhnen und Kettenrasseln. Wer es zu Gesicht bekommt, verfällt dem Irrsinn oder stirbt. Ein tollkühner Bergmann überwand einst die allgemeine Furcht und rief voll Übermut nach dem Stollengespenst. Hätte er doch weniger geprahlt vor seinen Kameraden, denn auch er starb nach schwerem Fieber am Anblick jenes Geistes. Eine Sage voll Abgrund, Dunkelheit, Grollen, Grauen, Grausen, Gräuel. Schlimm erging es auch der Gräfin Ermersind. Sie war dem Grafen Friedrich von Isenburg in Hattingen vermählt. Doch Friedrich von Isenburg, der unglückliche Streiter, hatte den Zorn des gesamten Heiligen Römischen Reiches auf sich gezogen. Auf sein Geheiß hin starb im Jahre 1225 der Reichsverweser des Kaisers, Erzbischof Engelbert von Köln, in einem Hohlweg im heutigen Gevelsberg. Als nun die Rächer des Erzbischofs gegen die festen Mauern der Isenburg anzurennen drohten, floh Graf Friedrich. Seine Gattin jedoch, die edle Ermersind, blieb zurück. Sie wollte retten, was vor der wütenden Schar der Krieger zu retten war. Ein blitzend silbernes Spinnrad, das sie dereinst in glücklichen Tagen als Brautgeschenk erhielt, lag ihr besonders am Herzen. Rasch holte sie es aus dem Turmzimmer. Die Übermacht der Feinde war groß. Und als diese ins Burginnere einzudringen versuchten, warf Ermersind die silberne Kunkel des Spinnrades in die Tiefe des Brunnens und sprang selbst hinterher. Über ihr, die mächtige Burg, brach zusammen. Und heute noch, wenn des Nachts der Mond die Ruhe in flüssiges Silber taucht, dringen aus der Tiefe des Brunnens die Klagelieder der Gräfin empor. Thank you. unvergänglich schön, mit blinkender Krone auf dem langwallenden dunklen Haar, einer silbernen Kette um den rosigen Hals und einer weithin leuchtenden Spange am Busen. So erschien Nacht für Nacht den Vollmarsteinern eine Fee. Nicht allen erschien sie, aber denen, die dringend der Hilfe bedurften. Beim Anbruch des Morgens verschwand sie wieder in den weiten unterirdischen Gewölben des Schlosses Vollmarstein. Dank für ihre Wohltaten lehnte die Fee ab. Wer es dennoch wagte, sich zu bedanken, der wurde dafür bitter bestraft. So wurde es immer stiller um die Fee. Die einen hatten Angst vor der Strafe und trauten sich nicht, sie um Hilfe zu bitten. Wiederum andere fühlten sich von der Fee benachteiligt und wollten mehr Hilfe. So kommt es, dass die Fee von Vollmarstein sich nur noch einmal im Jahr zeigt, in der Nacht von Mariä Geburt. In Gestalt einer weißen Taube, geschmückt mit goldener Krone und einer silbernen Kette, durchquert sie in raschem Flug ihr Reich. Und solange sie dies tut, wird den Vollmarsteinern Glück, Wohlstand und Zufriedenheit beschieden sein. Und wer die Sinne öffnet, hört sie auch heute noch durch die gewaltigen und prachtvollen unterirdischen Hallen fliegen, in all ihrer Schönheit, Anmut und Leichtigkeit. Thank you. Es gibt es wohl noch, das verwünschte Schloss auf der Wandhofener Heide. Doch es ist unsichtbar. Und nur alle 100 Jahre, in einer Vollmondnacht, kommt es wieder zum Vorschein. Dass die prächtigen großen Mauern nicht mehr zu sehen sind, nun, das kam so. Der letzte Besitzer des Schlosses, ein äußerst lebenslustiger, fröhlicher Ritter, genoss seine Tage in voller Pracht und Üppigkeit. Damit ihm auch wirklich nichts zu seinem Glück fehlte, schloss er einen Pakt mit dem Teufel. Als Ritter und Teufel eines Tages jedoch in großen Streit verfielen, verfluchte der Teufel das Schloss, machte es unsichtbar und wollte es samt seinen Bewohnern zur Hölle schleppen. Gerade in dem Moment jedoch verlor der Teufel seine böse Macht, und deshalb steht das Schloss auch noch dort, auf der Heide, aber eben unsichtbar. Wer es nicht glaubt, frage jenen Westhofener, der vor Jahren zur Mitternacht und bei Vollmond über die Heide ging. Plötzlich erblickte er ein schönes, hell erleuchtetes Schloss, aus dem ihm lauter Jubel und die schönste Musik entgegenschallte. Als es seinen Augen wieder entschwand, lief er voll Angst in der Irre umher. Doch ein Fleck mit starkem Schwefelgeruch, den er am nächsten Morgen vorfand, war ihm Beweis genug, dass es das Schloss immer noch gibt. Dort, in Wandhofen, auf der Heide. Robert lebt heute in einer Stadt an der Ruhr. Und dennoch widerfuhr ihm Sagenhaftes. Einer der heißen Tage des letzten Sommers. Die schwüle Luft machte das Radfahren zur Qual. Robert musste kämpfen, um von den Freunden nicht abgehängt zu werden auf dem schattenlosen Weg zu den Ufern der Ruhr. Und weil er nicht schwimmen konnte, saß er nun da und musste zusehen, wie die Freunde mit kreischenden Mädchen zügellose Spiele trieben in den Wellen des sanften Flusses. Plötzlich ein harter Griff und grobe Hände warfen ihn in die Fluten. Tief hinab zog ihn, den Nichtschwimmer, das schlammig-braune Wasser der Ruhr und drohte ihn zu töten. Eine wundersame Melodie vernahm er plötzlich im Strudel der Atemlosigkeit. Den Klängen folgend entdeckte er in einer Grotte die zauberhafteste Fee mit dem unglaublichsten Lächeln. Im wunderbaren Rausch des ersten Kusses berührte er die Nixe. Doch ach, jäh platzte das Glück. Der Nixe Schwanzflossen waren durchbohrt vom jahrhundertealten Gestein der Grotte. Und sein Bemühen, das wundersame, schöne Mädchen zu befreien, war vergebens. Zurück ans Ufer spülte ihn das ewig fließende Wasser der Ruhr. Was Robert, dem Jungen von heute, bleibt, ist die Erinnerung an die flirrende Sommerhitze, den heftigen Sog des Wassers, das lockende Augenpaar des Mädchens und der verzweifelte Weg zurück aus der sagenhaften Welt in seine Stadt an der Ruhr. Oh, du lockendes Augenpaar. Thank you. Welch schwere Stunde! Welch schlimmes Schicksal! Da liegt er, der Sohn des Schäfers. Noch halb ein Junge, noch nicht richtig ein Mann. Und seit 3 Tagen gefangen im heftigsten Fieber. Doch warum? Was war nur geschehen? Nahe der Stadt Hagen, am Spielbrink, bedeckt dunkles, dichtes Gehölz den Abhang. Zum Harkortschen Anwesen gehört dieser Wald. Es war in schaurig stürmischer Nacht. Ein Schäfer näherte sich mit seiner Herde dem schützenden Windschatten der Bäume und Sträucher. Der raue Wind hielt den Schäfer ein Stück des Weges zurück, während sein Sohn strammen Schrittes in den Wald eindrang. Doch da, plötzlich, 2 Jungfrauen, bedeckt mit schneeweißen Zinnen, sie verstellten dem Knaben den Weg. »Wie spät in der Nacht es denn sei?« fragten sie ihn. »Es war wohl gerade zur Mitternacht.« Wenig später fand der Vater seinen Sohn im Wald, zitternd und verwirrt, im Delirium, geschüttelt von schweren Schüben eines schrecklichen Fiebers. Die 2 Jungfrauen, sie ließen ihn wohl nicht mehr los. Sie hielten ihn fest in den Schlingen ihrer verführerischen Blicke. Nach 3 Tagen im Fieberwahn stirbt der Junge. Und was dem alten Schäfer bleibt, ist das Gesicht seines Sohnes. Und ein fernes Geheimnis, das tief aus den erstarrten Augen blitzt. Die Rauhnächte. Die 12 heiligen Nächte zur Weihnachtszeit. Tote Seelen kehren wieder. Frau Holle geht um. Druiden, Dämonen, Hexen und Kobolde lassen sich nieder. Und Gott Wodan reitet mit seinem wilden Heer durch den nächtlichen Himmel. Die Menschen bereiten Geschenke, um die geheimnisvollen Kräfte wohlzustimmen für das neue Jahr. In einer dieser Nächte zog die wilde Schar von Wodans Heer mit Gebraus und Geheul auch über die Höhen von Winterberg. Ein Schäfer stieß die Tür seiner Hütte auf und schrie Worte des Spottes in die raue Nacht. Da flog etwas, gleich einem schweren Stein, pfeifend durch die Luft und traf des Schäfers Hüttentüre wie ein Donnerschlag. Am anderen Morgen fand er vor der Türe einen großen Menschenknochen. Nie wieder hat es der Schäfer gewagt, das Wodans Heer und seine wilde Jagd zu verspotten. Und auch wir tun gut daran. Denn noch heute sind Wodans Geister auf wilder, nächtlicher Jagd. Thank you. Die Ruhr-Sinfonie Sieben Sagen von Wolfram Buchenberg. Mit dem Philharmonischen Orchester Hagen unter Leitung von Florian Ludwig. Der Sprecher war Werner Hahn. Hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 dirigiert Alfons Forstpointner jetzt seine Kantate Ein Haus auf Erden. Eine Aufnahme von 1968 mit dem gemischten Chor und der Musiziergruppe der Bayerischen Landesschule für Blinde. Und arm inmitten all des Getiers und Gewächses. Vor dem Nichts um mich her. das Beginnen. Ich kann nicht, wer hilft mir? Ich kann mich nicht bergen, ich kann mich nicht bergen. Stürme nicht ruhig.

Die Kantate »Ein Haus auf Erden« von und mit Alfons Forsbeutner. Unter seiner Leitung musizierten der gemischte Chor und die Musiziergruppe der Bayerischen Landesschule für Blinde. Mit den Arabesken für Klavier von Harald Behringer geht diese Sendung jetzt zu Ende. Am Klavier Leonard Håkansson. Thank you. Die Arabesken von Harald Behringer in einer Aufnahme von 1961 mit dem Pianisten Leonard Håkansson.